Oder vielleicht macht er gerade ein Nickerchen. Ruft lauter, weckt ihn auf. Er verspottete sie, so steht es in der Bibel. Und dann wurden sie gegen Mittag zunehmend verzweifelter. Sie nahmen ihre Messer, verletzten sich selbst, sodass das Blut spritzte, und riefen ihren Gott Baal an, aber keine Antwort kam. Um etwa 15 Uhr nachmittags, berichtet die Bibel, zur Zeit des Abendgebets, der Zeitpunkt, an dem Jesus starb, zur Zeit des Abendopfers im Tempel, trat Elia vor und sagte den Leuten: Jetzt bin ich an der Reihe. Er baute einen Altar aus 12 Steinen, die die 12 Stämme Israels repräsentierten. Dann tat er Folgendes. Tretet heran zu mir, sagte er. Ich liebe das. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. Überlegt mal, wenn wir die verschiedenen Kirchen und Konfessionen betrachten und all die unterschiedlichen christlichen Strömungen weltweit, stellen die Leute die Frage, warum es so viele Konfessionen gibt. Man muss sich darüber aber keine Sorgen machen. Zu dieser Zeit war Israel gespalten. Es waren nicht die 12 Stämme. Aber aus der himmlischen Perspektive gibt es nur ein Israel. Wenn Gott hinabschaut, sieht er nur eine christliche Gemeinde. Uns wird nirgends in der Bibel gesagt, dass wir Einheit schaffen sollen, sondern die Einheit bewahren sollen. Wir können keine Einheit schaffen, aber wir sollen uns bemühen, die Einheit des Geistes zu wahren. Wir müssen nur erkennen, dass wir vereint sind. Wenn Leute sagen, sie halten uns für Ketzer, sind wir immer noch mit ihnen vereint. Und im Himmel könnte Gott einfach deine Villa neben meine setzen. Ich glaube nicht an die Botschaft der Gnade. Nun, du wirst dein Haus neben meinem haben. Preist Gott. Sag mal jemand Amen, Pastor Prinz, Halleluja. Nein, nicht du. Es ist so. Wir sind eins, ob wir es nun sehen oder nicht. Elia hat, entsprechend der göttlichen Sichtweise, 12 Steine für die 12 Stämme Israels vorbereitet, obwohl sie zu jener Zeit gespalten waren. Betet immer aus Gottes Perspektive. Nun tat er Folgendes. Er machte einen Graben. Er baute aus Steinen einen Altar für das Brandopfer. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Er will es absichtlich schwerer machen, das Holz zu entzünden. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: Tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar. Und auch den Graben füllte er mit Wasser. Stellt euch vor, er versucht es Gott schwerer zu machen. Und dann sprach er sein Gebet. Aus Zeitgründen will ich euch nur sagen, dass dieses Gebet die Elemente eines erhörten Gebets enthält. Wenn ihr wollt, dass euer Gebet erhört wird, betet wie er. Nummer 1, er betete für die Ehre Gottes, damit alle Nationen den wahren Gott Israels sehen. Er betete für Gottes Ehre, nicht für sich selbst. Für sich selbst sagte er, dass das Volk erkennen möge, dass er all dies nach Gottes Wort getan hat. Nummer 2. Er betete für den Segen der Nation Israel. Er sagte, dass sie gesegnet werden mögen. Wenn ihr wollt, dass Gott euer Gebet erhört, ob ihr nun wollt, dass Gott euer Geschäft segnet, eure Berufslaufbahn, euch mehr Einfluss schenkt oder dass Gott eurem Dienst und eurer Gemeinde Erfolg schenkt, müsst ihr diese beiden Dinge im Kopf behalten. Erstens, beten zur größten Ehre des Herrn Jesus Christus. In der Bibel werden jedes Mal, wenn Gott verherrlicht wird, Menschen gesegnet. Wenn jemand geheilt wird, wird Gott verherrlicht. Die Person, die geheilt wird, erfährt Gottes Segen. Und Gott wird verherrlicht. Jedes Mal sind Gottes Ehre und der Nutzen des Menschen miteinander verbunden. Ihr verliert nicht, wenn Gott verherrlicht wird. Lernt Gott, alle Ehre zu geben. Lernt, euch zurückzunehmen. Und gebt Gott alles Lob und alle Ehre. Dann wird es für alle von Nutzen sein. Und dann das Zweite. Betet für das Wohl des Leibes Christi. Also erstens, betet für die Ehre von Jesus, für die Verherrlichung des Herrn und zweitens, betet für das Wohl der Gemeinde. Vor vielen Jahren bat ich Gott um eine Offenbarung. Es gab Dinge, von denen ich befreit werden musste. Also betete ich, Herr, welche Offenbarung ich auch benötige, ich sehe, wie meine Freunde in der Gemeinde noch in Fesseln liegen und ich weiß nicht, was ich brauche. Das war vor vielen Jahren. Ich war damals wahrscheinlich ein Teenager und ich sagte, Herr, gib mir eine Offenbarung, die Jesus verherrlicht und die Gemeinde segnet, nicht Joseph Prince. Segne die Gemeinde. Ich stehe nicht im Mittelpunkt. Diese zwei Dinge, seine Ehre und das Wohl der Gemeinde, waren mir wichtig. Dann schenkte Gott mir die Offenbarung des Evangeliums der Gnade. Alle Segnungen, die ich daraufhin erhalten habe, und es waren viele, Dank sei Gott, er kümmert sich um die Seinen, flossen einfach aus diesem Gebet heraus. Also egal, worum es geht, selbst wenn ihr für euer Kind betet, betet zuerst für die Ehre des Herrn. Keine Sorge, die Ehre des Herrn ist immer mit Heilung verbunden. Nirgends in der Bibel findet man eine Stelle, wo Gott dadurch verherrlicht wurde, dass er jemanden krank machte. Gott wird durch Heilung verherrlicht. Behaltet das. Ich habe Elias Gebet mit meiner Stoppuhr gemessen und ich habe es ganz langsam gelesen. Höre mich, o Herr, höre mich, dass ich all dies nach deinem Wort getan habe. In diesem Tempo dauerte es weniger als 25 Sekunden. Habt ihr bemerkt, dass die mächtigsten Gebete kurz sind? Allzu lange Gebete erinnern mich an Leute, die am Telefon reden und die ganze Zeit sprechen. Man kann kaum ein Wort einbringen. Man könnte das Telefon hinlegen, sich ein Brot schmieren, einen Kaffee kochen, zurückkommen, das Telefon wieder aufnehmen und der andere hätte nicht mal bemerkt, dass man weg war. Kennt ihr solche Freunde? Sie reden die ganze Zeit. Das Gebet sollte nicht eine Einbahnstraße sein, bei der nur ihr redet. Ein kurzes Gebet gibt Gott die Gelegenheit, seine Gegenwart spürbar zu machen. Manchmal denke ich, dass es gut ist, nicht gleich zu beten, sondern einfach Gottes Gegenwart zu spüren. Wer ist dieser Gott, mit dem ihr sprecht? Er liebt euch. Er gab seinen Sohn für euch. Nummer zwei, ist er stark oder schwach? Oh, allmächtig. Nummer drei, habe ich einen Anspruch auf sein Herz, auf seine Macht? Aber hallo, wenn Gott uns seinen Sohn gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Also betet kurze Gebete, anstatt hastig immer weiter zu sprechen. Doch das ist nicht euer Problem. Bei vielen von euch liegt das Problem nicht in der Kürze der Gebete, sondern darin, dass gar nicht gebetet wird. Okay, sobald ihr diese Offenbarung gehört habt, werdet ihr beten. Also betete er. Und gleich nach seinem Gebet sagte er, Gott, höre mich, damit das Volk erkennt, dass du der Gott in Israel bist. Er rief den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Feuer kam herab. In der Bibel steht, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf im Graben. Alles verschwand. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Auf Hebräisch, Yahweh Elohim, Yahweh, er ist Elohim. Oder Jehovah, er ist Elohim. Der wahre Name Gottes wurde verkündet. Das Feuer fiel. Gott ist ein Gott, der das Böse bestrafen muss. Er muss Sünde richten. Er ist ein dreifach heiliger Gott. Entweder fällt das Feuer auf euch und eure Familie, oder es fällt auf das Opfer. Entweder fällt es auf die schuldhafte Nation Israel, die sich der Bosheit des Götzendienstes, der Ablehnung Gottes und der Anbetung eines stummen Götzen schuldig gemacht hat. Einen Götzen, der nicht sprechen kann, dem sie ihre Kinder opfern und der sie zum Bösen anregt. Das Urteil muss fallen. Es kann nicht anders sein. Also wird es auf die schuldige Nation oder auf das Opfer fallen. Das Feuer des Herrn fiel herab und verzehrte das Brandopfer, und die Nation wurde freigesprochen. Das Feuer fällt auf jeden Fall. Es ist keine Frage, ob das Feuer fallen wird oder nicht. Das Feuer wird fallen. Es muss fallen. Wenn Gott Gott ist, muss es fallen. Aber wo wird es fallen? Wird es auf euch und eure Familie fallen oder wird es auf euer Opfer fallen? Und es fiel nicht nur, sondern schaut, wie es fiel. Es verzehrte alles. Das bedeutet, es vernichtete vollständig das Brandopfer, das Holz und die Steine. Die 12 Steine verschwanden, der Staub, und es leckte sogar das Wasser auf, das im Graben war. Alles verschwand. Lacht nicht. Als ich das erste Mal in Israel am Berg Karmel war, fragte ich unseren Reiseführer, ob irgendwo unten 12 Steine gefunden wurden. Das war, bevor ich selbst die Bibel las, denn ich hatte niemanden predigen hören, dass sogar die Steine verschwanden. Das Holz verschwand, alles verschwand. Nicht nur das Opfer, denn damals, wie bei allen jüdischen Opfern, ist das Feuer des Gerichts größer als das Opfer. Als das Feuer fiel, verschwand das Opfer. Sogar der Altar verschwand, denn damals war ihr Opfer nicht ausreichend. Es zeigte die Unzulänglichkeit ihres Opfers, weil das Gericht größer war als das Opfer. Aber, oh Freund, es gab eine Zeit auf Golgatha, als derjenige, der keine Sünde kannte und keine Sünde beging, sich selbst ohne Makel Gott für uns darbot, der sich durch den ewigen Geist als unser Opfer gab. In diesem Moment, als das Feuer fiel, fiel es auf ihn, um das Opfer zu verzehren. Die Wolke des Gerichts, schwer beladen mit dem Urteil für dich und mich und unsere Familien, hing über unseren Köpfen. Doch dann, als Jesus am Kreuz hing, schüttete sie sich über seinem Kopf aus. Sie entleerte sich gänzlich über ihn. Und nun erkennen wir, dass das Opfer größer ist als das Feuer des Gerichts. Denn das Feuer verzehrte ihn. Oder besser gesagt, er verzehrte das Feuer, das für unsere Sünden bestimmt war. Er trug unsere Sünden. Und als das Feuer des Gerichts fiel, um unsere Sünden in seiner Person zu verzehren, hielt er stand, nahm es auf, erschöpfte es, bis nichts mehr übrig war. Und er blickte auf und sagte, was auf Hebräisch, es ist vollbracht, bedeutet. Das Feuer ist verschwunden, das Gericht ist vorüber. Das Opfer blieb bestehen. Und deshalb, als er unter dem Gericht stand, rief er Gott an, mein Gott, mein Gott. Jetzt blickt er auf und sagt, Vater, das Opfer blieb. Nun sehen wir, dass das Opfer größer ist als das Gericht. Amen. Das Volk rief also, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und Elia sagte, bringt die 450 Propheten Baals hinab zum Bach Kishon. Wenn ihr in Israel seid und am Berg Karmel steht, fragt euren Reiseführer nach dem Bach Kishon. Ihr könnt den Bach Kishon dort unten sich schlängeln sehen. Dort wurden die 450 Propheten Baals hinabgebracht und hingerichtet. Jeder einzelne von ihnen. Elia tötete jeden von ihnen. Und Elia ging zu König Ahab und sagte, König Ahab, steig hinab, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Merkt euch das, nach dem Gericht kommt der Segen. Wisst ihr, warum wir heute gesegnet sind? Weil ein Gericht stattgefunden hat. Liebe Leute, nach dem Gericht folgt immer der Segen. Also, es zog ein reichlicher Regen heran. 3 Jahre und 6 Monate lang hatte Israel keinen Regen gehabt. Doch der Prophet sagte zu König Ahab, geh und iss, steig in deinen Wagen, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. Und er kehrte zurück zum Berg Karmel. Wisst ihr, was er tat? Er warf sich in den Staub und legte seinen Kopf zwischen seine Knie. Manchmal müssen wir uns daran erinnern, dass wir nach einem großen Sieg nur dann gerettet sind, wenn wir uns in den Staub werfen und erkennen, dass wir nichts sind. Er jedoch alles ist. Denn manchmal berühren wir die Herrlichkeit selbst mit unserem kleinen Finger. Eine der besten Weisen, dies zu tun, ist, sich flach vor dem Herrn niederzuwerfen und zu sagen, Herr, es kommt alles von dir. Viele Leute werden sagen, ich höre das Rauschen des kommenden Regens, mein geistliches Ohr nimmt es auf.